20.03 Uhr. SWR 2 Krimi. Es überkam mich so gegen 6. Eine Welle der Verzweiflung, wie ich noch keine erlebt hatte, ergriff mich, fuhr unter meine Haut, versteinerte mein Herz, würgte meine Kehle und presste Tränen aus meinen Augen. Hier ist die Idee. Hier ist die Idee. Hier ist die Idee, die Hyäne von Pigalle. Hört mich denn keiner? Hier ist die Idee. Die Idee. Die Idee. Grüße vom Ithaka Krauskopf. Und hoch, Dede! Lass dich von Bebär nicht runterkriegen! Nieder mit Bebär! Leg uns am Arsch, Bebär! Das war das Signal für einen Heidenlärm. Das Gefängnis erwachte zu einem einzigen Geschrei, wie zum Auftakt einer Meuterei. Von überall her wurde gerufen. Dutzende von uns Kindern umklammerten mit kleinen Unschulds- oder Bürgerhemden die Fenstergitter. Alles auf die Wände geschrieben oder heimlich in den Tisch geritzte. All diese fordernden und resignierten Kritzeleien verwandelten sich nun in Worte. Die Wärter mussten ihre Kartenspiele liegen lassen. In Pantoffeln, die Jacke halb offen, die Mütze verrutscht, das Gesicht eine starre Maske, werden sie die Gänge hinuntergerannt sein, ihre behaarten Hände an den Schlüsselbund gepresst. Monsieur, wirst du wohl die Schnauze halten, Scheißkerl? Monsieur, ab in die Arrestzelle! Dann war es vorbei. Im Gefängnis herrschte wieder Ruhe. Ein barmherziger Wind trug die Klagelaute eines kurzatmigen Akkordeons von der Place Voltaire her bis zu den Zellen. Aus einer Welt, wo die Kinder frei sind. Die Sonne scheint nicht für uns. Hörspiel nach dem gleichnamigen Roman von Leo Mallet. Seit 2 Monaten bin ich nun schon im Knast. Ich habe mich wie ein Dummkopf erwischen lassen. Ich wurde wegen Landstreicherei in die Petite Roquette eingesperrt. So war ich einmal in den Genuss gekommen, im Wagen durch Paris zu fahren. Die von 2 Schindmähren gezogene Wanne holperte durch das Tor der Anstalt für jugendliche Gefangene. Eine Frauenstimme übertönte den Lärm der Hufe und der Räder. Siehst du, was mit dir passiert, wenn du nicht brav bist? Die schweren Tore schlossen sich hinter mir. Sie drehten sich mühelos in ihren gut geölten Scharnieren. Raus, Bagage! Raus! Hopp, hopp, hopp! Nehmt die Beine in die Hand, Bagage! Wir stolperten mit unseren Schuhen ohne Schnürsenkel über das Pflaster. In den Händen ein Tuch mit unseren Habseligkeiten. Einer fing an zu weinen. Er war etwa 13, 14 Jahre alt, mit großen Augen in einem ausgezehrten Gesicht. Du flänzt? Wird langsam Zeit. Hättest früher daran denken sollen. Er hielt ein Blatt Papier in der Hand. Bartow! Ja? Bist du Kellner? Nein, Monsieur. Warum antwortest du dann wie ein Kellner, wenn man dich ruft? Weiß nicht. Weiß nicht? Wie bitte? Weiß nicht, Monsieur. Man sagt hier. Ja, Monsieur. Hier, Monsieur. Latour? Ja. Marquet? Hier. Arnal? Hier. Wir wurden einzeln in das Büro des Direktors geführt. Der Direktor saß hinter seinem mit Papierkram bedecktem Schreibtisch und wühlte lustlos darauf herum. Ich blieb vor ihm stehen. Für unfreiwillige Besucher war kein Sessel vorgesehen. Sie heißen Arnal? Ja, Herr Direktor. André Arnal. Ich heiße Bébert. Nennen Sie mich einfach Monsieur. Ja, Monsieur. Geboren? In Marseille, 1910, Monsieur. Ich nannte Namen und Vornamen meiner Großeltern. Gaston Arnal. Geboren am so-und-so-vielten, in so-und-so gestorben. Marie, geborene Dupuis, am so-und-so-vielten, in so-und-so gestorben. Und dann kamen meine Alten dran. Gestorben. Gestorben. Als hätte ich während meines kurzen Lebens nichts anderes getan, als zu Hause Totenkerzen anzustarren. Mhm. Sie sind vom Land weggegangen, wo 10 Monate im Jahr die Sonne scheint, um in dieses Klima hier zu kommen? Er schaute aus dem großen Gitterfenster, hinter dem man den grauen Himmel sehen konnte. Sie haben keinen Beruf. Wovon leben Sie? Ich habe ein bisschen als Handlanger gearbeitet und von Zeit zu Zeit erhalte ich Geld von meiner Familie. Oh, ich habe geglaubt, Sie hätten keine Verwandten mehr. Doch, doch, einen alten Onkel, der ältere Bruder meiner Mutter. Ich gab ihm Namen und Adresse. Der Direktor schrieb sie auf. Sie werden der Landstreicherei beschuldigt. Das ist nicht weiter schlimm. Sie haben weder gestohlen noch getötet. Sie hatten ganz einfach kein Geld. Das ist nicht weiter schlimm, wenn Sie noch rechtzeitig von der schiefen Bahn wegkommen. Ja. 2 Monate sind seither vergangen. Ich wurde Gefangenennummer 7143 und belegte Zelle 13, 3. Abteilung. Während dieser 60 Tage wurde mein Leben von einer Glocke bestimmt, die den ganzen Tag in unregelmäßigen Abständen schellte. Sie regelte den Schlaf, die Brotverteilung, die Arbeit, die morgendliche Suppe, das mittägliche Gemüse, außer sonntags, wo wir recht auf ein Stück Fleisch hatten, die halbe Stunde stillen Hofgang, das Schlafengehen. Den Direktor sah ich nicht mehr. Das ist wohl so im Programm vorgesehen. Man wird ihm bei der Einweisung vorgeführt und dann basta. Man konnte sich fragen, ob es ihn überhaupt gibt. Es war mir scheißegal. Und dann, eines Abends, traf es mich wie ein Keulenschlag. Es traf mich wie ein Blitz. Ich sprang von meiner Pritsche hoch, presste mit beiden Händen meinen Kopf und schrie in den Hof hinunter. Hier ist die Idee. Hier ist die Idee. Hier ist die Idee, die Hyäne von Pigalle. Hört mich denn keiner? Hier ist die Idee. Doch es geschah ein Wunder. Anstatt dass sie mich in der Arrestzelle verrotten ließen, sollte ich entlassen werden. Monsieur. 7143. Anal, bist du das? Ja, Monsieur. Freiheit! Mein Onkel hatte für mich gebürgt. Ich hatte mit zittriger Hand die Haftentlassung unterschrieben und war weggeschickt worden. Unentschlossen blieb ich einen Augenblick auf dem Gehsteig stehen. Meine Ohren sausten vom Höllenlärm der Metalltür, die hinter mir geschlossen wurde. Einige Passanten musterten mich ironisch. Ich sah aus wie ein schlecht verschnürtes Paket und konnte meine Herkunft kaum verleugnen. Ich ging in ein Bistro. Es stank nach billigem Rum, als ob man die Mauern damit gesegnet hätte. Ein Kaffee mit Rum. In dieser Bar schien niemand etwas anderes zu trinken. Kaffee mit Rum. Wundermittel und Göttertrank des Vagabunden. 10 zu. Hier. Ich möchte Sie was fragen. Kommt drauf an. Wissen Sie vielleicht, wo ich Arbeit finden kann? Ich würde nehmen, was kommt. Kann schon sein. Aber Träger in den Hallen? Das ist ein Beruf. Ja, das weiß ich. Nehmen Sie noch einen? Da sage ich nicht nein. Der Wirt ließ einen Kaffee aus der Maschine und würzte ihn mit einem Spritzer rum. Mach's hinzu. Geschäft ist Geschäft. Er will nicht reden, ohne dass dabei etwas für ihn herausspringt. Ich hatte geglaubt, der Kaffee gehe auf Kosten des Hauses. Aber ich bezahlte ohne ein Wort. Der Wirt stellte die Flasche weg und ging zum anderen Ende der Theke. Wenigstens weiß der, wie man aus leeren Worten Gold macht. Der wird's weiterbringen als wir. Mein Nachbar war ungefähr 20. Dem Aussehen nach ein Arbeiter. Arm, aber sauber gekleidet, mit einer grauen Jacke von der Stange und einem Blaumann. Du suchst Arbeit? Wüsstest du eine für mich? Dieser Wirt ist ein Halsabschneider, aber er hat recht. Träger in den Hallen, das ist dein Beruf. Ja, aber Herrgott, nochmal, um Sachen herumzuschleppen, braucht man doch nicht... Meinst du etwa, die Händler und Gemüsegärtner hätten nur auf dich gewartet? Jeder Großhändler hat seine Mannschaft. Das sind Typen mit Muskeln so groß wie mein Kopf und Handgelenken so dick wie meine Oberschenkel. Meinst du etwa, ein Händler, der solche Typen haben kann, stellt einen Clochard ein, der sich kaum auf den Beinen halten kann? Ich bin aber kein Clochard. Das ist denen doch egal. Von dem Moment an, wo du nicht dabei bist und Arbeit suchst, bist du für die einer. Und wenn du keine Arbeit hast, dann hast du nichts zum Fressen. Und wenn du nichts frisst, dann bist du nichts wert. Darauf trinken wir noch einen. Ich muss dich warnen, ich bin pleite. Ich bezahle die Runde. Wirt, 2 Kaffee rum. Dann bist du ja gar nicht so pleite. Ich habe einen Beruf und auch eine Arbeit. Und weil du mir sympathisch bist, hast du vielleicht auch bald wieder eine. Da, wo ich arbeite, brauchen sie noch Handlanger. Aha. Und was ist das für eine Bude? Eine Gießerei. Rue du Moulinet. Und was muss ich da tun? Stücke rumtragen. Große? Große und kleine. Gut. Einverstanden. Um welche Zeit muss ich da sein? 7. Firma de Beige. Ich heiße Milo, wenn du nach mir fragen willst. Ich werde da sein. Darauf trinken wir noch einen. Hm. Als ich am nächsten Morgen um 7 Uhr vor der Gießerei de Besch herumstand und auf die Öffnung der Tore wartete, guckte Milo ganz schön dumm aus der Wäsche. Ich brauchte kein Menschenkenner zu sein, um zu kapieren, dass er mich nicht erwartet hatte. Du bist wirklich gekommen? Ich hab da vielleicht was für dich. Warte heute Abend auf mich. Im Schlafsaal des Vegetarierheims roch es nach Sauberkeit und Puritanismus. An den Wänden hingen Plakate, die gegen Alkohol und Tabak wetterten. Rechts und links waren Eisenbetten aufgestellt. In einer Ecke diskutierten drei Typen. Milo schaute sich um. Ist Hellier da? Der schläft sicher noch. Guck doch mal da hinten. Er zeigte auf ein Bett in der Nähe des Fensters. Hellier ist Anarchist. Vor kurzem hat er eine Woche in meiner Firma gearbeitet. Wir sind Freunde geworden. Ich verstehe nicht all seine Ideen, aber er ist ein prima Kerl. Hey, Hellier. Oh, das ist ja Milo. Er streckte seine rechte Hand aus. Sie war verbunden. Milo schüttelte sie vorsichtig. Keine Angst. Das sieht zwar schlimm aus, das ist aber auch alles. Ist nur so zum Schein. Ein Makadam? Wie immer. Oh. Und du? Was bringt dich hierher? Ich wollte wissen, ob hier noch ein Bett frei ist. Milo? Nicht für mich, für diesen Kumpel hier von De Besch. Hallo. Es sind sicher noch Betten frei. Zwei Mieter sind kürzlich abgehauen, ohne zu zahlen. Wie viel? 15 die Woche. 15. Gut, das haut hin. Nachdem ich 3 Tage bei De Besch gearbeitet hatte, verlangte ich einen Vorschuss. Weder dem Vorarbeiter noch dem Buchhalter schien meine Geldnot zu passen. Es ist für Sie sicher ein Zeichen meiner schlechten Gesinnung, das Geld zu verlangen, das mir eigentlich zusteht. Am nächsten Morgen zahlte ich Milo in der Kneipe meine Schulden zurück. Das heißt, die paar Mahlzeiten. In der Bude steht schlecht für dich. Wie meinst du das? Na, ich hab sowas läuten hören. Schlimm? Ich glaube, sie wollen dich rauswerfen. Naja, sie sagen, dass du nicht stark genug bist, um große Stücke rumzutragen. Ja, gestern, da musste ich eins stehen lassen. Das muss eine Tonne gewogen haben. Übermorgen ist Zahltag. Dann werden sie es dir sagen. Es hat keinen Wert, sich darüber aufzuregen. Es ist nun mal so.